Anlässlich des 23. Todestages von Präsident Kim Il-sung richteten die ausländischen Parteien und Persönlichkeiten an Genossen Kim Jong-un Telegramme und Briefe. Unter ihnen sind das Zetka der KP für Neues Jugoslawien, das Zetka der Demokratischen Arbeiterpartei Spaniens, der Vorsitzende des Zetka der KP Nepals Vereinigung, der Vorsitzende der Demokratischen Partei Khmer Kambodschas und weitere Parteiführer und hochrangige Persönlichkeiten der politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kreise von vielen Ländern wie Malaysia, Myanmar, China, Pakistan, Iran, Indien, Japan, Norwegen, Deutschland, Rumänien, Russland, der Schweiz, Großbritannien, Italien, Südafrika, der Demokratischen Republik Kongo, Angola, Mexiko, Brasilien, Venezuela und Australien sowie die Vertreter der internationalen Organisationen, der Soziologie-Studienorganisationen und der Organisationen für die Unterstützung der Wiedervereinigung Koreas und die Freundschaft mit Korea. In den Telegrammen und Briefen betonten sie die revolutionären Verdienste von Präsidenten Kim Il-sung, der die großartige Soziologie begründet und für die souveräne Entwicklung des Landes und die Verwirklichung der Souveränität in der Welt gesorgt habe, gelten als ewige Reichtümer. Sie äußerten die Überzeugung, dass das koreanische Volk gemäß den Hinweisen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il unter der Führung von Genossen Kim Jong-un im Kampf für den Aufbau eines starken sozialistischen Staates und die Wiedervereinigung des Landes große Erfolge erzielen werden. Außerdem sandte das Zetka der Volkspartei Kambodschas an das Zetka der Partei der Arbeit Koreas ein Telegramm.